Stille zerteilt. Die Glocke, sie läutet zum Kampf, ob Schiffskamerad oder Feind. Nur Schemen im Schwarzpulverdampf. Da schwingt eine hagere Gestalt auf das Deck, umgeben von Flammen und Rauch. Ein düsterer Schrei, der die Mannschaft erschreckt. Nur Sekunden danach gibt sie auf. Nur Sekunden danach gibt sie auf. Das Ruder der Queen and Revenge führt nimmer und nie nur ein Mensch. Oh, sollen sie ihn doch in die Hölle verdammen, es ist Blackbeard. Mehr Teufel als Mann. Die tiefschwarze Flagge, sie ziert. Der Tod und ein Herz rot wie Blut. Und jeden, der ihr gewahr wird, verlässt in Sekunden der Mut. Und doch gibt es nicht auch nur einen Verlust, bis Captains und Mannschaften knien. Kein Schnitt, kein Gemeuchel, kein einziger Schuss. Nur Schrecken und Dramaturgie. Nur Schrecken und Dramaturgie. Als Mann. Im Jahr 1718, ein grauer November, lag Ocracoke Island auf Lee. Als zwei Schiffe des Governors im Hinterhalt lagen und bald färbte Blut schon die See. Fünf Schuss aus Musketen und gut 20 Hiebe, die brachten ihn schließlich zu Fall. Zum Schluss trennten Maynard und seine Soldaten den bärtigen Kopf ihm vom Hals. Noch fünfmal, so sagt man, umschwamm er das Schiff, als man stieß ihn von Bord. Ist der Mann Edward Teach auch gestorben? Blackbeard, der Teufel, lebt fort. Das Ruder der Queen's Revenge Geschichten verlassen uns nie. Oh, sollen sie ihn doch in die Hölle verdammen, es ist Blackbeard. Mehr Teufel als Mann.